Tablet lässt sich auf sein Mofa, belästigt mich auf sein Koka, sendet Sexpics auf mein Nokia, er will Netflix auf meinem Sofa. Er kann sich wichtig machen wie Oprah, Gerichte kochen und Poker, Geschichten erzählen wie mein Opa, mir Drinks bezahlen bis ins Koma. Er kümmert sich um meine Heizung, dabei prallt er rum mit seinem Eigentum, repariert für mich diese Leitung, signalisiert mir sein Reichtum. Er macht mir mein Bier auf, erst im Spielraum, schenkt mir die Tür auf, zeigt mir Verständnis, macht Komplimente so intelligent, er hat jede Erkenntnis. Er holt mich ab mit seinem Audi und geht mit mir auf die Pisse, hat übertrieben süße Haustiere und lacht über meine Witze. Er weiß, dass er gut aussieht, aber tut, als ob er's nicht wüsste. Er würde mich so gern ausziehen, doch hat Angst, dass ich ihn dismisse. Er weiß ganz genau, was mir schmeckt, Weißweinchen und Sekt. Er macht mir einen auf frech, denn ein Schleim ist wack. So seine Show abziehen, null Angst, dass ich check. Er lädt mich ein auf seine Homeparty, aber alle anderen sind weg. Warum guckst du denn die ganze Zeit rüber? Ich guck da nicht rüber, ja? Du hast doch rüber geguckt, weil ich guck doch selber die ganze Zeit rüber. Ich mach das selber, danke. Ob verheiratet oder solo, er will Sex. Ob hetero oder homo, er will Sex. Von mir.